eine Erinnerung jetzt im Positiven. Vielleicht, wenn ich jetzt nachdenke, nachdem wir gesprochen haben, ja, dann vielleicht finde ich doch etwas. Aber jetzt so ad hoc fällt mir nichts ein. Nichts. Deswegen habe ich es als Wunsch formuliert. Ja, okay. Und ich glaube, dass Sie sich spontan für einen sehr guten Sinn entschlossen haben. Weil mit der Gnadenlosigkeit, mit der Sie in diesem Dauerstress, auch die Gnadenlosigkeit, wie Sie mit sich diese Krankheit abgeschlossen haben, also etwas, was sich traumatisch letztendlich spüren lässt. Genau den Sinn, für den haben Sie sich auch entschlossen, dass das ein weiser Sinn ist. Nicht im Sinne von Hirn oder Verstehen, sondern dass es ein sehr sensibler Sinn ist. Und gerade deswegen finde ich diesen Wunsch genial, zurückzugehen und zu sagen, was habe ich gespürt und ich habe mich sicher gefühlt. Was habe ich gespürt und ich weiß, dass ich mich weit von dem Wecker entferne, von dieser Funktion. Ich habe mich gespürt und habe sozusagen Kontakt mit mir aufgenommen. Das ist der Wunsch, dass es vielleicht spontan nicht möglich ist. Das kann sein. Aber einfach Geschichten darüber erzählen. Und wenn gar nichts Ihnen einfällt, würde ich dennoch, glaube ich, bei diesem Sinn bleiben. Dann für Sie stellvertretend Geschichten erfinden, die Sie sich selber erzählen können. Wir können immer noch mit unserem verinnerlichten Kleinkind sehr liebevoll umgehen. Wir können immer bis zu unserem Lebensende unserem verinnerlichten Kleinkind diese Geschichten erzählen. Ich erzähle es dir, ob du es erlebt hast oder nicht, aber ich erzähle es dir aus der heutigen Sicht. Das würde ich mir für sie wünschen. Was ich damals Angenehmes gefühlt habe. Ja. Okay, und wenn ich das mache, dann passiert was aus Ihrer Sicht? Dass Sie sich, also ich sage es jetzt mal ganz platt, sich vom Wecker unterscheiden. Weil das war unsere Eingangsfrage. Was unterscheidet Sie vom Wecker? Gut, und wenn ich das mache, dass ich mich eben vom Wecker als funktionelles Ding unterscheide, wie hilft mir das dann, mich nicht mehr so unter Druck zu setzen oder ein Bild für eine Zukunft, für ein neues Arbeitsbild zu finden oder eben einen Weg entlang gehen zu können, der Sinn macht, dass ich in absehbarer Zeit sehr wohl wieder eine Betätigung aufnehmen kann. Ich gebe Ihnen unumwunden recht, dass Ihre innere Stimme jetzt wieder das verlangt, ich muss eine Antwort wissen. Ich gebe Ihnen unumwunden recht und ich habe mich bei dem Gespräch entschieden, ich hätte mit Ihnen zwei Wege gehen können. Ich hätte mit diesem, ich muss weitermachen können und ich habe mich entschlossen, diese Zartheit einzuladen. Es ist ihr unglaubliches Recht, weil dieses Ich muss, dieses Funktionieren hat sie ein Leben lang begleitet. Und es wird sie vermutlich, sie werden es auch immer wieder brauchen. Und dennoch habe ich mich dazu entschlossen, dem Ich muss funktionieren, ein klitzekleines, winzig kleinen, vielleicht ein Mini-Samen einzuladen, dass etwas Neues oder scheinbar Neues entstehen kann. Und ich kann sie für dieses Neue nur neugierig machen. Ich möchte mich nicht auf die Diskussion einlassen, was passieren muss, damit es erfolgreich ist. Es bleibt so vage bis zum Ende, dass ich etwas Neues oder scheinbar Neues einladen möchte, das vielleicht aufgeht wie ein Samen. Da brauchen wir vielleicht Geduld, wir brauchen die Jahreszeiten, wir brauchen die Sonne. Wir gießen so einen Samen und wir sehen plötzlich, dass er aufgeht. Mehr kann ich Ihnen nicht versprechen. Und es ist Ihr gutes Recht in diesem, es muss ich doch irgendwie rechnen, was kommt denn raus? Da kann ich Ihnen nichts versprechen. Das ist mir klar, dass Sie mir dann nichts versprechen können. Ich habe eigentlich nur gemeint, was Sie sich dabei gedacht haben, warum mir gerade das helfen könnte. Es fällt mir jetzt interessanterweise etwas ein, was ich ganz am Beginn der Therapie über eine Heilerin erfahren durfte. Und das war, dass sie mir gesagt hat, die Brust, also ich hatte ja Brustkrebs, die Brust hat etwas mit Nähren zu tun und auch mit etwas Weichem. Und sie meinte, dass die Krankheit mich erinnern will daran, dass ich mich nähre, aber dass ich mich mit Weichem nähre. Das heißt, im Grunde sind das jetzt, für mich sind das jetzt ähnliche Worte, die Sie jetzt gesagt haben und die diese Heilerin damals zu mir gesagt hat, dass ich mit mir nicht so hart und nicht so streng und so rigide umgehen soll, sondern Verständnis habe für mich, für mein jetziges Befinden, für meinen jetzigen Status quo in jeder Hinsicht und eben merken Sie, dass Sie wieder atemlos werden? Ja. Merken Sie, dass Sie wieder ganz viel verknüpfen? Ich habe mich tatsächlich fürs Weiche entschieden und ich habe mich für Wachstum entschieden. Mhm. Und Wachstum ist etwas, das wir nicht kontrollieren können. Wachstum ist das, was wir jetzt oder was ich versucht habe mit Ihnen zu entwickeln, ist ein kleiner Samenkorn, den wir behutsam begleiten können. Sie werden jetzt wieder atemlos. Ich habe mich fürs Weiche tatsächlich entschieden, sonst hätte ich die harte Tour auch mit dem Müssen fahren können. Mhm. Da ist das Doppelte. Also ich werde das versuchen. Ich begleite Sie und ich weiß noch, wer Sie begleitet. Sie wissen, was man für so einen Samenkorn braucht, dass er gedeiht, gell? Die Jahreszeiten. Wenn Sie sich jetzt die Natur anschauen, haben Sie schon wieder die Knospen, die im nächsten Frühjahr aufgehen wollen. Mhm. Die Sonne. Aber auch jetzt erstmal das karge Licht, dass Sie nicht verbrennen und im Sommer das helle Licht. All das können wir nicht beeinflussen und all das hilft uns beim Wachstum. Ich habe heute mit Faszination gesehen, dass ganz viele Knospen unter dem abfallenden Laub sind. Es ist für mich die größte Sensation. Und wenn Sie mich fragen, was unterscheidet uns von dem Wecker, dann ist es dieses, das ist ein Phänomen, dass sich die Natur verabschiedet und gleichzeitig wieder Knospen da sind. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können uns dran freuen. Das Herz kann springen dabei. Und das wünsche ich Ihnen. Ich danke Ihnen, Frau Lemmle. Ich werde das jetzt versuchen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Jetzt wir zwei beiden. Ja, wir starten los. Wir starten. Und zwar, ich habe ein Problem beziehungsweise eine Sorge. Es geht darum, ich bin mit meinem Freund gute 1,5 Jahre zusammen. Kurz nachdem wir ein Jahr zusammen waren oder in der Zeit danach, habe ich ein bisschen angefangen zu löchern, wie er sich seine Zukunft vorstellt. A, beruflich und B, auch privat und vor allem das Private, weil er bis dahin sich nie richtig geäußert hat. Also er hatte nie einen richtigen Plan vom Leben, wie das Private auch auszusehen hat. Wie alt sind Sie? Ich bin 30. Und wie alt ist er? Er wird 40. Mhm. Und er war auch nie verheiratet, hat auch keine Kinder, ich auch nicht. Und ja, er hat immer gemeint, ja, er war noch nie an dem Punkt, an dem er sich das hätte überlegen müssen. Es war noch nie so weit, dass ihn das jemand auch so konkret gefragt hätte. Naja, und so sind die Wochen vergangen. Und ich habe halt immer wieder aus manchen Gesprächen mal so, ja, nachgehakt oder mal eingehakt ins Gespräch, ob er sich denn schon mal Gedanken gemacht hat oder auch schon mal in sich gegangen ist. Weil er hat auch immer gemeint, ich habe sein Leben innerhalb dieser Zeit, die wir zusammen sind, sehr positiv verändert. Ich habe ihm Selbstvertrauen gegeben, Geborgenheit auch. Waren Mut. Sie seine Therapeutin oder seine Pädagogin? Nein. Oder waren Nein. Sie seine Freundin? Also das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube eher seine Freundin, aber das war deswegen, er kommt nicht aus München, er kommt aus Franken, hat hier letztes Jahr angefangen zu arbeiten und hatte eigentlich schlechte Erinnerungen an München und wollte eigentlich hier nicht nochmal arbeiten. Und dann sind wir uns über den Weg gelaufen. Wie sind denn jetzt im Moment die Aktien, jetzt ganz aktuell die Aktien hinsichtlich? Die sind im extremsten Minus, noch schlimmer als der DAX, glaube ich. Oh, Jesus, Jesus. Naja, ist es aus? Jein. Also eigentlich er hätte gerne Schluss gemacht, aber ich habe ihm gesagt, mit dem Grund, wie er es mir begründet, kann ich das so nicht wahrnehmen, weil wir hatten eine wunderschöne Beziehung und irgendwann Anfang September hat er auch gemeint, er will nach München wechseln, er hat hier ein Jobangebot und damit hat sich kurz gefasst meine Frage an ihn erledigt, weil wenn er sich hier einen Job sucht und hier wohnen möchte, dann hat er sich im Endeffekt irgendwo für mich entschieden. So war das meine Deutung. Eine Woche später hat er mir mitgeteilt, dass er mich einfach nicht mehr liebt und ja, und dass es aus ist. Und das hat er unter Tränen gemacht, unter größter Traurigkeit. Ich habe begriffen, dass Ihr Freund ambivalent war. Mhm. Was wäre denn, also Sie hatten ja offensichtlich auch ein starkes Nein ihm gegenüber, oder? Wieso nein? Also, Sie haben schon so ein bisschen, deswegen habe ich ja zwischendurch gefragt, Pädagogin oder Psychologin. Was war denn Ihr Nein? Also, wenn wir es jetzt mal, es war eine schöne Zeit, das habe ich, glaube ich, alles begriffen. Aber was hatten Sie denn konkret für Nein ihm gegenüber? Du kannst dich nicht entscheiden, habe ich gehört. Er konnte sich nicht entscheiden, was war noch das Nein? Was konnten Sie noch nicht an ihm richtig leiden? Sonst kann ich ihn sehr gut leiden, aber ich glaube, er war mit dieser Entscheidung, die er getroffen hat, nicht ehrlich zu mir. Also das heißt, es gab so auch ehrlich er auch sonst immer zu mir war. Sind wir wieder bei ihm. Ich würde so gerne ein bisschen bei Ihnen bleiben. Was war denn Ihr Nein ihm gegenüber? Die Unentschlossenheit auch. Ihre eigene? Nein, seine. Also mich hat es ungeduldig gemacht. Ich habe aber den Eindruck auch, dass Sie ambivalent sind. Das Ja habe ich verstanden. Aber was wäre Ihr Nein gewesen? Das ist oft leichter, über die Ambivalenz des anderen zu philosophieren, als seine eigene zu spüren. Wollten Sie wirklich so richtig feste mit ihm zusammen sein? Ja. Angenommen, er hätte Ja gesagt. Ja. Wir spielen das mal durch. Ja, ich komme nach München und wir kaufen eine Wohnung und setz schon mal die Pille ab, weil ich möchte gerne ein Kind von dir. Ja. Wir tun so als ob. Was hätten Sie gesagt? Ich hätte es mir bestimmt gewünscht, ja. Wieso setzen Sie dann ausgerechnet auf ein fliehendes Pferd? Auf einen 40-Jährigen, der bis jetzt erfolgreich immer Nein gesagt hat? Weil ich dumm bin und ihn liebe? Ja, weil mir mein Herz das klingt netter als das, was ich versuche zu vertreten, dass Sie auch ein Nein haben. Wenn wir auf ein fliehendes Pferd setzen, können wir wunderbar unsere ganze Liebe leben. Wir können sagen, mit dir werde ich reich, glücklich und weiß der Kuckuck was, weil wir genau wissen, dass der andere immer auf der angezogenen Handbremse sitzt. Und deswegen ist sicherlich nicht die ganz liebevolle Frage, aber wieso setzen Sie dann ausgerechnet auf ein fliehendes Pferd, das sich über so viele Jahre einem Ja verweigert hat? Das weiß ich nicht. Die Frage finde ich spannend. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Ehe wir in seinem Leben suchen, gucken wir bei ihm. Ja. Wann war Ihre letzte feste Freundschaft? Wir waren jetzt 1,5 Jahre zusammen. Vor 3 Jahren. Wie lange war die? 2 Jahre. Sie haben zusammen gewohnt mit ihm? Nein. Das mit 30 ist das ja auch schwer in Ordnung, so neu durchzustarten. Ich will jetzt nicht nachweisen, irgendwas in eine doofe Richtung, sondern nur gucken, ob es nicht ganz viel Sinn macht, auch auf so ein fliehendes Pferd erstmal zu setzen. Was hätte es denn von Vorteil, erstmal so eine offene Beziehung zu leben? Wo keiner Druck macht. Ja, man lernt sich vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, das waren jetzt 1,5 Jahre. Ein Teil der 1,5 Jahre. Sind Sie beruflich sehr angespannt? Würden Sie ganz gerne noch mit dem Kinderkriegen warten? Sind Sie noch mit einem Fuß in Ihrem Elternhaus, was ja alles schwer in Ordnung ist? Nein. Was hätte es für Sie für einen Vorteil, erstmal in so einer offenen Beziehung zu leben? Nur für Sie. Ihren Freund begreife ich allmählich in seiner Ambivalenz. Aber Ihnen will ich ja letztendlich nachweisen, dass Sie auf ein fliehendes Pferd gesetzt haben und das irgendwie instinktiv gewusst haben. Deswegen bastel ich ja so. Was hätte es für einen Vorteil? Ist es für Sie so eine Reizschwelle zu haben? Ich will dich nicht, wie Gänseblümchen pflücken? Nein, eine Reizschwelle ist es nicht, aber... Puh, wie soll ich das erklären? Ich kann mein eigenes Ding gut weitermachen und ich hab's schön in der Beziehung. Ja, aber jeder möchte auch eine stabile Beziehung, eine Perspektive in der Beziehung. Ja, das ist, glaube ich, die Seite, die sich für mich sehr übermittelt. Aber was ist die Seite? Ich bin jetzt nochmal dabei, dass Sie auf ein fliehendes Pferd setzen. Welchen Vorteil haben Sie davon? Haben Sie ein sehr, sehr eingespanntes, weiß ich nicht, sportlich Jogging-Rhythmus? Haben Sie einen festgefrästen Arbeitsalltag, wo man immer nur partiell eingeladen ist? Nein. Müssten Sie viel über Bord werfen? Nein, eigentlich nicht. Also es gibt mal solche Zeiten, aber eigentlich... Hat es Vorteile, wenn Sie so tun können, als ob wir ganz dicht zusammen sind, aber Sie können eher so Mahlzeiten oder sowas für sich alleine planen? Irgendwie spinne ich darum, weil eine Gemeinsamkeit mag für Sie unglaublich wünschenswert sein. Das spürt man, das ist auch wirklich die Sehnsucht da. Und es gibt so ein Aber, auch bei Ihnen. Mein Aber. Mir fällt jetzt ganz ehrlich und spontan kein so ein Aber ein. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung ich nach meinem Aber graben sollte. Aber es ist immer noch da. Weil er hat jetzt Schluss gemacht und jetzt spielen sie das Spiel umgekehrt. Das hätte so schön sein können. Jetzt probieren wir es wenigstens beim Schluss mit einer ganz klaren Aussage. Sind Sie verärgert über ihn? Das war ich am Anfang. Sind Sie schwer sehnsüchtig? Würden Sie, wenn Sie sagen, ich begreife jetzt erst, wie wichtig er mir war, ein Sit-in bei ihm machen und sagen, ich will dich mit allen, mit Haut und Haaren? Ja. Würden Sie tun? Ich denke, ja. Sind Sie sich dabei gleichzeitig sicher, dass er die Tür zumachen wird? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt nicht mehr einschätzen. Was ist Ihr Impuls? Ich habe Sie ja jetzt heftig geärgert und genervt und angepieselt. Nee, nicht wirklich. Was würden Sie aus diesen ganzen Pieksereien, was ist bei Ihnen, ist bei Ihnen so eine Zusätze, oder ich weiß es, ich frage es einfach, ist mit diesen ganzen Pieksereien nicht wirklich geärgert, das hoffe ich auch, aber irgendwas an innerer Robustheit entstanden, was Sie ihm sagen könnten, oder mehr Robustheit? Ich würde ihm einfach sagen, dass er nochmal in sich geht, und für mich war diese Entscheidung, er hat es auch selber gesagt, er hat sich dafür ein Wochenende Zeit genommen und an einem Tag hat er behauptet, Sie sind jetzt sehr stark bei ihm wieder. Was könnten Sie, wenn Sie so eine innere Robustheit durch diese vielen Pieksereien, vielleicht entstandene Robustheit, was könnten Sie zu ihm sagen als Ihre eigene Sicherheit? Ich liebe dich. Das ist meine Sicherheit. Vielleicht habe ich es zu selten gesagt. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Nur ich hatte auch Angst, weil von seiner Seite kam das so gut wie nie. Jetzt haben wir das nur. Ja, aber. Genau. Jetzt nehmen wir nochmal die ganzen Pieksereien. Ich bin jetzt auch ganz brav. Ich sage nicht ein einziges Pieks mehr. Und wir dürfen. Danke. Und wir nehmen nochmal die ganze Robustheit. Beide Hände. Was könnten Sie ihm sagen? Und ich achte nochmal genau auf den Stimmfall, ob es passt. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich will dich und ja. Dann scheint mir das der richtige Zeitpunkt zu sein, das auch zu sagen. Ich habe nur Angst davor. Jetzt sind Sie wieder bei dem Aber. Ja. Genau. Aber mein Aber ist größer, weil ich ihn liebe. Ich weiß. Und deswegen bleibe ich dabei, das Ja-Aber ist auf beiden Seiten. Und wenn diese Robustheit, die sich jetzt durch diese Pieksereien entwickelt hat, dazu führt, dass sie sagen, ich bin mir ganz sicher, dass ich diesen Kerl möchte, dann setzen sie alle Hebel in Bewegung. Mhm. Wenn nach dem Gespräch sich wieder Aber, er wird es wieder nicht wissen, dann ist, glaube ich, das Ende tatsächlich auch für beide ein heilendes Ende. Wenn sie die Robustheit nehmen und sagen können, ich will ihn verdammt nochmal, vielleicht habe ich es auch zu häufig gesagt, vielleicht habe ich dieses Aber mir auch selber immer wieder groß geredet, weil ich mir seiner nicht sicher war. Mhm. Ich will dich. Das könnte sein, ja. Ganz genau. Dann haben wir die Ambivalenz. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Sie spüren mich wie so kleine Pixelnadeln und sagen, ich bin robust und ich werde mich jetzt outen mit all meiner Kraft. Oder aber ich werde gleich nach dem Gespräch rückfällig und habe dieses Aber wieder, dann werde ich unter Schmerzen akzeptieren, dass es zu Ende ist. Nein, ich gebe es nicht auf. Sehr schön. Und ich finde, dass Sie eine ganz würdevolle 30-Jährige sind, mit allen Ja-Abers, mit allen Ja's, was ganz Gesundes, was ganz Tolles. Ich hätte mich nie getraut, diese Pieksereien mit Ihnen auf diese spielerische Weise, wenn ich nicht wusste, dass da ganz viel Robustheit ist. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute auf dem Weg. Danke, Frau Lemne. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. 089-51-851. Ach, wir packen's noch. Ich begrüße unseren ersten Anrufer. Also packen meine ich zeitlich. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ja, guten Abend. Bin ich jetzt in der Sendung? Ja. Ja. Okay, also mein Name ist Habenicht. Und es geht darum, ich bin vor 5 Jahren auf der Arbeit zusammengebrochen. Hatte einen Unterzucker von 5, also ich habe nur noch am Boden gelegen und gezittert und habe also das, weil da ja eigentlich nicht mehr viel zu holen ist, hatte ich auch Todesangst und das kam daher, weil ich halt also unmenschlich viel gearbeitet habe. Also wenn andere Leute nach einer 8-Stunden-Schicht aufhören, habe ich noch eine 8-Stunden-Schicht gemacht, habe anschließend noch für die Uni gelernt und bin dann ins Bett und das 5 Wochen lang ohne Unterbrechung und ohne Wochenende und das war einfach zu viel. Das war vor 5 Jahren. Ja, genau. Und jetzt habe ich halt das, was übrig geblieben ist, nach diesem Zusammenbruch, ist, dass mir schwindelig ist. Ich bin sozusagen, ich habe eine Schwindelerkrankung und war auch schon in Psychotherapie und angeblich ist es, heißt es, die Ursache dafür wäre die Angst vor weiterer Überbelastung, was ja auch irgendwie verständlich ist. Und jetzt ist halt meine Frage, ich habe mir erstmal eine Auszeit genommen, habe das alles mal sacken lassen, was mir dort gesagt worden ist und habe auch ein gutes Gefühl dabei gehabt, weil ich dann nicht mehr so die Angst gehabt habe. Und jetzt bin ich halt so weit, dass ich mich nochmal für eine Psychotherapie angemeldet habe. Und ganz einfach, ich war vorher bei einer Frau, bei einer Psychotherapeutin, jetzt wollte ich das Ganze mal aus in der Sicht von einem Mann hören, ob ich da vielleicht noch was dazu lernen kann. Ja, das ist so. Und ich versuche halt eben, weil ich nur die ganze Zeit versucht habe zu funktionieren, das habe ich jetzt und immer ungeduldig war, das habe ich jetzt sehr geändert. Also ich habe unheimlich viel gelernt. Ich bin praktisch jetzt auf der ganz anderen Seite. Ich bin jetzt da, Ich muss die ganze Zeit, als ob dieser Mann, den ich zufällig im Zug getroffen habe, als ob der das für Sie übernommen hat. Wir haben ja jetzt das Zugchaos und ich war jetzt am Freitagabend im Zug, im Bistro, es gab nichts, also Stress. Mhm. Und es kam so ein ganz aufgenudelter und unglaublich energetisch, so Telefon im Ohr, Handy da, ja, Laptop da, also ja, schrill Energie. Ja. Und habe ich gedacht, mein Gott, also was ist das für ein Typ? Und dann ist er irgendwann mal so vor mir im Sessel so zusammengebrochen und hat gesagt, das war so rührend, ich will nur noch Haus in mein Bett. Und das Bild habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ja. Wo ist dieser Impuls zu sagen, ich will jetzt eigentlich nur noch meine Ruhe. Ich will nach Haus, ich will in mein Bett. Gibt es den Impuls noch? Also ich sag's Ihnen mal folgendermaßen. Mir war so schwindelig, dass ich auf den Boden gekrochen bin. Teilweise, wegen des Schwindels? Ja, genau. Also gibt es die Stufe davor, wo Sie sagen, ich bin so müde, ich habe so Leid, ich will nur nach Hause ins Bett? Also von 24 Stunden habe ich danach, das war eine Erschöpfung, ich war so erschöpft, das ist ja jetzt schon eine Weile her, mir geht es jetzt schon wieder etwas besser. Nur da habe ich von 24 Stunden 20 Stunden am Stück mehr oder weniger geschlafen und das tagelang. Ich war so kaputt durch diesen Anfall. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich halt gedacht habe, ich muss weiter funktionieren. Und dann bin ich noch zweimal in diese Falle reingedappt innerhalb von einem Jahr. Dann, jetzt machen wir mal Folgendes. Ehe wir jetzt unter Stress geraten, Sie und ich gleich mit, weil die Zeit so knapp ist. Mhm. Ich habe das letzte Mal schon vertröstet. Ich weiß auch, dass erstmal erzählt werden muss, weil alles das auf der Leber. Können wir nächsten Sonntag weitermachen? Überhaupt kein Ding. Ich freue mich auf jeden Fall. Sie rufen an ab 20.05 Uhr und wir gehen gleich auf Sendung. Dann nächsten Sonntag. Okay, ich freue mich wirklich. Ich auch. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Es tut mir für die Zuhörenden leid. Wir sind immer so in den letzten Minuten, überlegen wir, ob Gespräch noch rein oder raus. Jetzt haben wir heute gehört, dass die Anrufer nochmal anrufen. Ich wünsche mir das für nächsten Sonntag auch. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ihnen und euch wünsche ich eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag um 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Bis dann. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemle. Und